Gut, also. Also der Vortrag ist ja in einer ganzen Reihe. Die Reihe heißt Existenzialismus Revisited. Und ich möchte zwei weitere Veranstaltungen aus der Reihe erstmal noch ankündigen. Und zwar am nächsten Freitag wird die Roswitha Scholz kommen, hier auch im IWI um 7 Uhr. Und die wird sprechen, also das Thema ist Simone de Beauvoir heute. Und dann wird es am 29.05., das ist ein Sonntag, glaube ich, um 4, also um 16 Uhr, hier, also in dem Raum, wird ein Lesekreis beginnen von Sartre, die Fragen der Methode. Das ist im Grunde das Buch, was da liegt, und also das ist jetzt insofern auch ganz gut, der Vortrag, weil der auch unter anderem über dieses Buch gehen wird. So. Ja, und dann, dann würde ich jetzt mal den Referenten vorstellen. Also das ist der Fabian, Fabian Schmidt, und der hat in München Politikwissenschaften studiert, mit starker Neigung zur Philosophie, wie er sagt. Und er schreibt jetzt momentan seine Doktorarbeit, die hat den Titel Das Ende der großen Erzählungen oder die Dialektik der Aufklärung. Darin geht es um eine Ideologiekritik an Lyotard, so mit Blick irgendwie auch auf den ganzen Poststrukturalismus, wenn ich das... Okay, also vor allem um Lyotard, aber wichtig wäre darin, dass es nicht einfach nur so ein Bashing ist von Lyotard, sondern dass, was im klassischen Sinne von Ideologiekritik, dass es auch darum geht, also um die Frage nach dem Wahrheitsmoment der Ideologie und was sieht der Poststrukturalismus tatsächlich, genau. Seine Beschäftigungsschwerpunkte sind Marx, also ja, hier ist was an die Wand projiziert. Also deswegen solltet ihr auch das sehen am besten. Kommst du gerne. Also ich meine, das Bild wird es jetzt nicht stören, aber es ist halt irgendwie ärgerlich für euch, glaube ich. Also hier ist nur ein Stuhl. Ja, da kommt so ein Stuhl. Cool, ne? Ja, nochmal die Bemerkung, also wir würden sagen, wir sind jetzt hier nicht rauchen im kleinen Saal, weil sonst wird es einfach zu stickig. Also mit Ausnahme des Referenten, falls er das Bedürfnis hat. Aber sonst bitte. Also ich hoffe, das löst auch auf. Für alle, genau. Also die Beschäftigungsschwerpunkte, jetzt so theoretische Beschäftigungsschwerpunkte von Fabian sind Marx und Sartre, die kritische Theorie und der Poststrukturalismus. Und außerdem ist er noch Redaktionsmitglied in der Münchner Philosophiezeitschrift Widerspruch. Also ja, wir kennen uns auch aus München, und also wir haben auch zum Beispiel viel Kapital gelesen zusammen. Auch so. Ja. Und jetzt nochmal vielleicht kurz so zur inhaltlichen Einführung und Verortung des Vortrags in der Reihe. Also warum ich jetzt die Reihe gut finde, und ich glaube, das trifft jetzt vielleicht auch auf die anderen zu, die da beteiligt sind, ist also die Beschäftigung mit Sartre, dass bei Sartre so eine Thematisierung des Subjekts stattfindet, und da ganz stichpunktartig, dass es bei ihm um sowas wie eine Innenperspektive des Handelns geht, um den Schmerz des Subjekts, vielleicht gerade auch in einer entfremdeten Gesellschaft, um konkretes, gegenständliches Erleben, und um auch eine Kritik an abstrakten und objekthaften Konzeptionen des Menschen, was gleichzeitig auch eine Kritik der Psychologisierung des Menschen ist. Ja, und das sind auch Sachen, also das ist nur nebenbei, dass da trifft vieles auch auf sowas, so eine adornitische Verdinglichungskritik, aber es ist so ein bisschen eine andere Perspektive bei Sartre als bei Adorno. Und diese sartrische Philosophie, der sartrische Existenzialismus hat sich in der damaligen Zeit vor allem gegen den starren oder erstarrten Marxismus gewandt, also diesen Sowjetmarxismus, wie er in Frankreich eben durch die KPF auch vertreten wurde, oder man muss sagen, den PCF, glaube ich, also die Parti Communiste Française. Und heute können wir vielleicht sagen, dass es auch so ein, also dass die Beschäftigung mit Sartre darin eine Begründung finden kann, wenn man sich gegen so eine strukturalistische und poststrukturalistische Theoriebildung richten will, weil dort der Mensch, also bereits oder das Subjekt, irgendwie eine Ideologie ist. Ja, und wir hatten in unserer Reihe schon öfter die Diskussion über das Verhältnis von Freiheit und Determination bei Sartre, da Sartre ja so eine, also gegen den Determinismus, also gegen das, dass der Mensch ein deterministisches Wesen, determiniertes Wesen ist und dass man Mensch und Gesellschaft mechanistisch beschreibt, wie es eben der Sowjetmarxismus macht, also da verteidigt Sartre eine Freiheit in Situation dagegen, das ist also der Begriff Freiheit in Situation. Und das wäre also jetzt, das wäre zum Beispiel wichtig bei der Antisemitismus-Theorie, wo Sartre ja auch einen wesentlichen Beitrag geleistet hat mit diesen Überlegungen zur Judenfrage. Und da ist ja der Punkt von Sartre schon, dass der Antisemit verantwortlich zu machen ist dafür, dass er Antisemit ist. Und ja, dass der Antisemitismus auf eine Wahl beruht. Das meint eben gerade die Freiheitssituation, der Antisemit ist nicht determiniert durch irgendwelche Verhältnisse oder so. Gut, und andererseits gibt es allerdings auch eine Kritik an Sartre, die vielleicht auch ein Stück weit berechtigt ist. Also die Kritik beinhaltet, dass Sartre eine zu idealistische Position vertreten hat und die Bedeutung der Verhältnisse eben unterschätzt hat. Und vielleicht kann man das Spätwerk also von Sartre, das heißt, Spätwerk heißt jetzt quasi ab den Fragen der Methode ungefähr und dann die Kritik der dialektischen Vernunft, dass es da eben um sowas gehen soll wie eine Vereinigung von Existenzialismus und Marxismus, oder man könnte auch sagen, vielleicht so von einer Freiheit und dann eben doch die Rolle der Verhältnisse und der Notwendigkeit oder so. Und das wäre jetzt genau eigentlich der Punkt, den Fabian jetzt machen will in seinem Vortrag, wobei er ausgehen wird, erstmal auch so quasi so eine Grundeinführung in die sartrische Philosophie von das Sein des Nichts her und dann über die Fragen der Methode dann zur Kritik der dialektischen Vernunft gehen wird und das heißt, es wird jetzt irgendwie nicht vorausgesetzt zu wissen, was Sartre in das Sein des Nichts so sagt, zu so Begriffen wie Entwurf und Freiheit oder so. Ja, und die Themen dann des Vortrags sind zum Beispiel das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, dann in der Kritik der dialektischen Vernunft, die Frage, ob es einen Bruch bei Sartre gibt zwischen seinem Früh- und seinem Spätwerk, also quasi zwischen Freiheit und oder Existenzialismus und dann Marxismus oder so, oder ob es eben doch eher eine Kontinuität ist. Und dann wird Fabian auch noch eingehen auf die Frage, wie steht jetzt eigentlich dann dieser sartrische Marxismus zu Marx selbst? Also kann man Sartre überhaupt als Marxisten bezeichnen? Also das sind, glaube ich, so grob die Punkte, die du machen willst. Okay. Und dann würde ich jetzt dann das Wort weitergeben. Ja, danke. So, ich mache hier erstmal Vorhang auf, ja. Wenn nichts kommt, kann man das... Muss man anschalten. Ah. ja, ist der irgendwie was... Ja. So. Ah, okay. Gut, also währenddessen vielleicht schon mal eine Vorbemerkung. Also ich werde eben eine Frage vor allem aus denen, die du jetzt genannt hast, rausnehmen. Die steht jetzt auch hier schon. Ja. Also eben diese Frage, inwieweit das Spätwerk einen Bruch darstellt zum Frühwerk. Also zu das Sein und das Nichts vor allem. Genau, und ich werde mich dabei, also ich werde zunächst mal einfach auf das Sein und das Nichts eingehen, weil wenn man irgendwie einen Bruch unterstellen will oder die Frage klären will, muss man natürlich auch wissen, was das sein soll, also womit da gebrochen werden könnte, ja. Also das heißt, den Existenzialismus kurz skizzieren. Ach so, genau. Ja, genau, sollte es irgendwie Zwischenfragen geben, könnt ihr die gerne stellen. Ich würde mir dann allerdings vorbehalten, eventuell manche Fragen zurückzustellen, wenn ich glaube, irgendwie, dass die... Also ihr könnt auch gerne einhaken, wenn ihr merkt, da ist ein Punkt noch nicht deutlich genug oder so, dann könnt ihr auch, also dann kann man es auch ein bisschen so mehr Workshop-artig machen, aber also falls ihr da... Genau, also das eben, ich will jetzt hier auch nicht unbedingt nur rein vortragen, also das... Genau. Also wie gesagt, das ist meine Fragestellung zunächst mal, oder die Hauptfrage, da werden die anderen Themen jetzt auch noch berührt davon, oder das involviert die meines Erachtens auch. Genau, Ausgangspunkt ist, also Titel des Vortrags ist ja jetzt eben Sartres Aufhebung des Existenzialismus. Das ist eine Formulierung, die er im Grunde in diesen Fragen der Methode bringt. Also da spricht er von der Aufhebung des Existenzialismus, allerdings noch nicht als abgeschlossener, sondern eben als einer, die zu leisten wäre. Und ich werde mir dann eben anschauen, oder ich möchte eigentlich darauf eingehen, was man sich darunter vorzustellen hat und inwieweit das ein, ja, eben ein Bruch mit dem Existenzialismus auch ist. So, deswegen gehe ich jetzt aber zuerst mal auf das Sein und das Nichts ein. Genau. Der Untertitel von das Sein und das Nichts ist der Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Also das habe ich jetzt hier als Ziel angegeben, ja. Was mir bei Sartre einfach so ein bisschen als Motivation da zu sein scheint, ist eben einerseits dieser Versuch, quasi zu begründen, dass es eine eigenständige Außenwelt gibt. Also nicht zu sagen, irgendwie das löst sich alles in Bewusstsein auf oder sowas. Ja? Und andererseits aber zugleich zu vermeiden, dass es da irgendwie so eine unzugängliche Hinterwelt gibt. Also sowas wie ein Ding an sich, von dem man nichts sagen kann im Grunde. Ja? Also bei Kant wäre das ja so diese Sache Ding an sich und Erscheinung, die er jetzt hier eben dann auch im Vorwort, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, anführt. Ja. Genau. Also das scheint mir so die Motivation zu sein. Oder eine der Motivationen. Genau, die Methode ist eben eine phänomenologische und das heißt quasi, er schaut sich Phänomene an und fragt sich nach den Seinsbedingungen dieser Phänomene. Da kommt jetzt die Ontologie mit rein. Ja? Also das heißt, wie muss das Sein beschaffen sein, damit so ein Phänomen möglich ist im Grunde. Warum macht er das phänomenologisch? Ja, er glaubt halt eben, dass diese Phänomenologie einige Gegensätze überwunden hat, darunter eben auch den Gegensatz von Sein und Erscheinung. Also es gibt quasi nicht mehr eine Hinterwelt. Ja? Also das wäre eben auch das, was ich im zweiten Punkt schon angesprochen hatte. So, genau, jetzt geht er eben quasi von einem Phänomenbegriff aus, ja, und fragt sich, naja, was, wenn wir Phänomene anschauen wollen, ja, oder analysieren wollen, ja, dann müssen die Phänomene zumindest sein, ja, also das ist eine relativ plausible Voraussetzung, würde ich sagen. Dieses Sein des Phänomens allerdings involviert quasi zwei Teile wieder, und das eine wäre das Sein des Subjekts, also ist das Phänomen muss einem, oder die Erscheinung muss einem Subjekt erscheinen, und das zweite wäre eben, dass er sagt, ja, es muss auch ein Erscheinendes geben, ja? Das heißt, das Subjekt kann das nicht aus sich selbst rausspinnen, das wäre quasi diese Seite der Eigenständigkeit einer Außenwelt auch, ja? So, jetzt wendet er sich zuerst dem Sein des Subjekts zu, beziehungsweise noch erstmal gar nicht dem Sein des Subjekts, sondern dem Bewusstsein. Also das heißt, und schaut sich an, wie muss denn, ja, welche Struktur muss denn Bewusstsein haben? Er ist dabei, also ist ein großer, ein großer Fan von Descartes. Das kommt, denke ich, auch daher, dass er sich so sehr mit dem Bewusstsein auseinandersetzt. Und er glaubt auch darin, letzten Endes eben so eine Evidenz zu finden. Also dass diese kartesische Evidenz, dass man im Grunde an allem zwar zweifeln kann, aber woran man nicht mehr zweifeln kann, ist, dass man zweifelt, weil man das genau in dem Moment tut. Ja? Also das ist gewissermaßen eine Innenperspektive. Ja? Also ich sage nichts über den Zweifelnden, sondern ich vollziehe das selber und bin mir in dem Moment, ja, eben bei Descartes dann meines Seins bewusst. Ja? Allerdings versucht der Sartre das etwas anders dann, also er geht nicht alles mit, was der Descartes sagt, genau. Und das versucht er im Grunde jetzt auch über diese Bewusstseinsstruktur dann einzulösen. Genau, das Bewusstsein hat aus seiner Sicht eben zwei Momente, ich weiß nicht, ich denke, man könnte es zwei Momente nennen, vielleicht sollte man auch eher von Seiten nur sprechen. Und das eine wäre die Intentionalität, also das heißt, das Bewusstsein ist gerichtet auf etwas. Und das heißt aus seiner Sicht eben, es ist Bewusstsein von etwas. Also ein Bewusstsein, das quasi nicht irgendeinen Gegenstand hätte, wäre quasi ein leeres Bewusstsein und insofern nicht mal Bewusstsein. Das zweite Moment ist die Durchsichtigkeit. Also das ist etwas schwieriger, würde ich sagen. Das heißt, dieses Bewusstsein muss sich im Grunde im Klaren sein, dass es Bewusstsein ist. Wenn es das nicht wäre, würde es eben dann auch zu einem unbewussten Bewusstsein, und das, also aus Sartres Sicht, und das wäre eben halt dann auch kein Bewusstsein mehr. Und das drückt er, diese Durchsichtigkeit drückt er eben aus oder schreibt er als Bewusstsein in Klammern von sich. Es soll andeuten, dass das eben hier jetzt dieses Sich nicht Gegenstand ist, ja, aber dass es trotzdem eine gewisse Beziehung gibt. Ja? Das ist etwas heikel, aber er spricht da von einem unpaarigen Selbstbezug. Also das heißt, es hat keine zwei Teile in dem Sinne. Ja? Gibt schon eine Frage? Meint er damit jetzt den Willen oder zum Beispiel, dass man sich zum Beispiel von innen irgendwie spüren kann oder selber von sich selber aus, also was man denken kann, meint er das damit? Oder wie meint er dieses zweite, das verstehe ich nicht. Also eben, dass man sich von innen spüren kann, ist vielleicht schon so eine ganz, ganz gute Beschreibung, würde ich sagen. Aber vielleicht einfach dieses Erfahren des eigenen Bewusstseins. Das Denken oder was? Der Wille schien mir jetzt schon ein bisschen zu weit zu gehen, aber... Also ich bin mir bewusst, dass ich Erfahrungen habe, ist es eigentlich, oder? Genau, ja. Das ist das zweite, dieses präreflexive Kognitiv. Genau, das eben. Er würde auch sagen, dass das im Grunde, also er bringt dann so ein Beispiel, wo er Zigaretten zählt, ja. Und das macht er eben erstmal nicht, indem er irgendwie, da reflektiert er nicht auf sich. Also das heißt, er setzt sich nicht als ein Etwas ein oben, ja. Er setzt sich nicht als Gegenstand, er macht das einfach, ja. Und dann wird er aber eben gefragt, ja, was tust du denn gerade? Und er kann das aber sagen. Und das setzt im Grunde voraus, dass er sich im Klaren war darüber, was er tut. Ja? Also darum geht es. Ja? Also wenn man diese zwei Momente dann zusammennimmt, dann hat man ein Bewusstsein in Klammern von sich, also eines, das sich durchsichtig ist, als Bewusstsein von etwas. Gut. So, jetzt kommt er von dort aus aber jetzt auf den anderen Pol, also auf das Bewusstseinsobjekt, und fragt eben von, also dort erstmal, was das Sein dieses Objekts ist. Ich werde das jetzt nicht weiter herleiten, das ist etwas schwierig dann, und sag einfach nur, wie er das dann charakterisiert. Und das zeichnet er eben durch drei Eigenschaften aus, oder Charakteristika aus, nämlich zum einen, dass das Sein ist, und das heißt einfach, dass es nur ist und letzten Endes eben nicht weiter begründet ist. Ja? Also das heißt, ich kann zwar sagen, das Sein ist notwendig dafür, also damit ich Erfahrung habe oder damit es Phänomen gibt, aber ich kann nicht sagen, dass das Sein aus irgendetwas folgt. Ja? Das nennt ihr auch Kontingenz, oder? Genau, ja. Kontingenz, ja. Also ich habe es jetzt eben als Unbegründbarkeit, weil ich das glaube, irgendwie, es scheint mir so ein bisschen der einfachere Begriff zu sein. Aber, der zweite Punkt wäre dann eben, dass das Sein ist, was es ist, also mit sich identisch ist. Und der dritte Punkt wäre, dass das Sein an sich ist, das heißt eigenständig ist. Jetzt, der Hegel fängt ja in der Wissenschaft der Logik auch mit dem Sein an, und das beschreibt aber dieses Sein als einfach also ein totales Abstraktum und als Leere. Bei Sartre ist es genau umgekehrt. Er beschreibt es als die totale Fülle, aber als eine undifferenzierte Fülle. Das heißt quasi, da ist im Grunde noch keinerlei Struktur irgendwo drinnen. Genau. Aus diesem zweiten Punkt, dass es Identität mit sich ist, folgt für das Sein, dass es keine Beziehungen unterhalten kann. Ja? Also das heißt quasi, oder vor allem zu sich nicht unterhalten kann. Und das heißt letzten Endes, dass diese Beziehung, die ja drinsteckt in dem Bewusstsein von etwas, nicht vom Sein ausgehen kann. Genau, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, also jetzt kommen wir quasi von der Struktur des Bewusstseins zum Sein des Bewusstseins, also was muss also welche Seinsweise muss das haben, damit es möglich ist? Und das erste wäre eben nochmal quasi dieser Gegenstandsbezug in der Struktur. Und das zweite wäre eben, dass es einen Bezug zu sich selbst unterhält. Das wäre dieses präreflexive Cogito, also Bewusstsein in Klammern von sich. Jetzt setzt aber irgendwie eine Beziehung doch immer eine Differenz voraus. Ja? Und deswegen kann dieses Bewusstsein eben nicht an sich sein, weil es, also an sich, als an sich müsste es totale Identität sein. Ja? Das heißt quasi, das Bewusstsein muss einerseits eine Differenz zu dem Gegenstand haben, um sich auf ihn beziehen zu können. Und diese Differenz zu dem Gegenstand muss von ihm herkommen, also es muss den Gegenstand negieren, also seine Identität mit dem Gegenstand müsste man wohl eher sagen. Und das Zweite ist eben, dass das Bewusstsein also mit sich selbst nicht identisch sein kann, weil es eben, also selbst wenn es ein unpaariger Bezug ist, dann trotzdem eben eine Differenz braucht. Also da könnte man vielleicht dann nochmal drüber diskutieren. Genau. Ich mache es einfach mal. Gibt's Fragen? Aber hat er nicht genau wegen diesem Ding, also wegen der letzten, das von eingeklammert, damit das sich beim Bewusstsein von sich eben nicht als Bewusstsein von etwas gedacht wird, damit es eben nicht etwas vom Bewusstsein dadurch Verschiedenes ist? Und naja, ich glaube, also er beschreibt dann eben tatsächlich so diesen Bezug auf sich, ja? Also diesen präreflexiven Bezug als ein durch ein Nichts von sich getrennt sein. Ne? Also das heißt, ich glaube, der Witz ist im Grunde der, dass man, also im einen Fall könnte man jetzt annehmen, dass das eine Beziehung von zwei Gegenständen ist. Ja? Im anderen Fall ist da aber nichts dazwischen. Quasi. Also es ist sich und ist nicht sich. Vielleicht. Also in dieser Dialektik und ist das einigermaßen? Ja, also okay. Also falls du noch irgendwie hinblicken willst, glaube ich, könntest du dich auch da hinsetzen. So, genau. Also die Seinsweise dieses Bewusstseins wäre dann eben für sich zu sein. Und dieses Für-sich-Sein beschreibt er eben als Nicht-Sein, was man ist, und Sein, was man nicht ist. Also da haben wir wieder die Nicht-Identität drin. Und im Grunde ist so eine Nicht-Identität insofern, also eine Nicht-Identität mit dem Gegenstand ist relativ leicht zu denken, ja. Aber eine Nicht-Identität mit sich ist meines Erachtens nur noch als Bewegung zu denken. Das heißt quasi, man ist immer über sich hinaus, ja. Und diese Bewegung ist aus Sartres Sicht die Freiheit. Das heißt einerseits die Freiheit quasi von Determination, also negative Freiheit. Und zwar deswegen, weil diese Determination im Grunde, oder also eine Kausalität zum Beispiel, eigentlich nur für Dinge gelten oder für Objekte gelten kann, die an sich Status haben. Jetzt die zweite Seite wäre dann eben, dass es zugleich eben auch eine Bestimmung ist, und aber eben eine Selbstbestimmung. Und eine Selbstbestimmung durch einen Entwurf. Ich denke, das liegt bei Sartre darin auch schon begründet, dass er das eigentlich von vornherein als Akt denkt. Ja? Also dieses, man negiert das an sich. Ja? Also man schreibt es auch als Losreißen. Gut. Das heißt aber jetzt eben nicht, dass, also genau, also er sagt sogar, dass der Mensch dann nur Freiheit ist, also der Mensch hat nicht Freiheit, sondern er ist Freiheit. Das heißt aber jetzt auch automatisch, dass er eben alles machen könnte oder sowas. Also das ist keine Handlungsfreiheit zunächst mal darunter zu verstehen. Was einerseits darunter, also was unter dieser Freiheitsseite zu verstehen ist, ist eben dieses sich überschreiten, also über sich hinaus sein, und zwar auf etwas hin. Und dieses Etwas wäre, also das ein Entwurf, den ich von mir mache. Zugleich ist das auch ein Überschreiten der Gegenstände, und zwar eben auf etwas hin, was sie sein sollen im Grunde, ja. Dieser Entwurf ist aus seiner Sicht eben frei gewählt. Das heißt aber nicht, dass das Entwerfen selbst frei gewählt wäre. Das heißt, er nennt das eben die Verurteilung zur Freiheit. Also wir sind zur Freiheit verurteilt. Wir können zwar entscheiden oder wir können wählen, wie wir uns entwerfen, aber eben nicht, dass wir uns entwerfen. Das heißt, an dem Punkt hat die Freiheit einfach eine Grenze. Ja? Der zweite Punkt auf dieser Seite der Grenze wäre dann, dass es keine freie Wahl der Umstände gibt. Das heißt, wie die Umstände beschaffen sind, in denen ich quasi auftauche, wenn man so will, das liegt nicht in meiner Hand. Und das würde er eben als Situiertheit der Freiheit bezeichnen. Kannst du mir mal kurz was zum Entwurf sagen? Also was wäre jetzt der Entwurf? Der Entwurf wäre quasi etwas zu setzen, auf das ich mich hinbewege im Grunde, ja? Okay. Also mich selbst zu setzen, oder? Ja, zunächst mal, ja. Also man könnte vielleicht auch sagen Lebensentwurf oder so? Oder ist das schon ein bisschen... Ich glaube, das muss nicht zwangsläufig ein Lebensentwurf sein. Ja? Also das kann im Grunde auch erstmal, es gibt dann Hierarchien im Grunde von Entwürfen. Ja? Also dass ich im Grunde immer wieder Zwecke setze, aber es gibt halt der eine Zweck zum Mittel des anderen würde. Aber also, so würde ich das jedenfalls verstehen. Ja, genau. Das ist ja nicht nur Entwerfen, also Entwürfen sind genau nicht nur so von Lebensentwürfen Plan oder so, sondern würde das heute nicht auch als Selbstkonstruktion irgendwie heutzutage gesehen sein, also irgendwie selber auf eine bestimmte Art und Weise sieht? Also das ist ja genau das, der Entwurf ist. Ja, weil das wäre im Grunde schon die Tätigkeit auch damit verbunden, also die Bewegung darauf hin, ja. Also das heißt, sich ja, das genau zu dem auch. Deswegen passt es mit der Konstruktion vielleicht auch wirklich ganz gut. Also weil ich in dem Moment, das ist ja auch eine Tätigkeit gewissermaßen. Also ich konstruiere mich dem zufolge eigentlich. Aber was mir dabei jetzt nicht klar ist, du hast doch vorhin gesagt, dass dieses negative sich selbst setzen, also es ist doch negativ, aber wenn man jetzt einen Entwurf von sich selber macht, dann denkt man sich doch selbst auch mit und damit hat man sich doch gar nicht. Also damit ist es ja gar kein über sich selbst hinaus. Ja, das wäre dann, da war ich vielleicht jetzt auch ein bisschen zu schnell. Das wäre einfach, also wenn er diese Formulierung hat, also nicht sein, was man ist, dann wäre das quasi, ich bin über mich hinaus, ja. Und sein, was man nicht ist, dann heißt das, ich bin, indem ich über mich hinaus bin, im Grunde schon in der Zukunft, bei dem, was ich da entworfen habe, ja. Ach so, und dasjenige ich, was ich später sein möchte, das bin ich ja momentan noch nicht. Sinne aber schon, aber eben ja. in dem Modus, es nicht zu sein, ja. Das heißt, ich spanne mich gewissermaßen auf, ja. Okay. Darf ich nochmal? Also ich glaube, ich habe mir gerade überlegt, wie man es vielleicht ganz gut nochmal verstehen kann. Also Entwurf heißt immer sich entwerfen. Aber das sich entwerfen ist nie bloß quasi eine Innerlichkeit entwerfen, sondern ich würde sagen, Sartre sieht den Mensch in sowas wie Praxisbezügen inbegriffen. Das heißt, sich zu entwerfen, und du hattest es jetzt mit Zwecken ja gesagt, sich entwerfen heißt auch, sich in seiner Welt oder so zu entwerfen. Kann man das so formulieren? Also das auf jeden Fall, würde ich sagen. Also das heißt, das wäre aber die Situiertheit, hätte ich jetzt gesagt. Ich wollte nur sagen, dass es nicht bloß, also es ist, ein Entwurf bezieht sich auf sich, aber nicht bloß quasi... Also er involviert die Welt, meinst genau. du? Ja, okay. Okay. Würde ich schon sagen, auch der Witz wäre auch, dass quasi von diesem Entwurf aus die Welt erscheint in bestimmter Art und Weise. Also das heißt, unter Umständen sind manche Sachen dann erscheinen als hilfreich, um das zu realisieren, andere dann eben als eher hinderlich. Ja? Hätte ich einen anderen Entwurf, wäre es irgendwie anders. Ja? Also könnte es genau umgekehrt sein beispielsweise. Ja? Also das heißt quasi, die Welt, also die Dinge erscheinen mir quasi auf diesen Entwurf hingeordnet, denke ich, könnte man sagen. So, jetzt spricht er dann eben von so einer Struktur des Entwurfs dann später, also beziehungsweise einem Seinsmodus, der da angestrebt ist. Ja? Und das wäre dieses An- und Für-sich-Sein. Das An- und Für-sich-Sein, dazu kommt er eben, indem er sagt, irgendwie so diese, dadurch, dass das Für-sich-Sein eben zwangsläufig kein An sich ist, ja, oder beziehungsweise nicht Identität mit sich selbst, müsste man auch sagen, ist es ein Seinsmangel. Diesen Mangel will es quasi ausgleichen, ja, beziehungsweise aufheben und will dann im Grunde diese ganze Seinsfülle wieder haben, aber eben nicht dergestalt, dass es dann als Bewusstsein verschwende, ja. Also dafür ist ja die, dafür ist ja quasi diese Nicht-Identität im Grunde notwendig, aber zugleich es möchte zugleich Bewusstsein sein gewissermaßen und sein, ja. Oder zugleich für sich sein und an sich sein. Diese Synthese ist aber, also das wäre eher eine Synthese, an und für sich sein. Das ist aus seiner Sicht aber eben unmöglich, weil damit im Grunde das für sich sein verschwende. Ja? Also das, sobald es an sich würde, wäre es nicht mehr. Ja? Der Witz scheint mir dann aber dabei zu sein, jetzt könnte man irgendwie sagen, so jetzt eine unmögliche Synthese anzustreben, ist ja ziemlich albern eigentlich, und warum muss das auch passieren? Die Funktion, die das allerdings jetzt bei ihm, glaube ich, hat in der Theorie, ist die, dass es im Grunde als so eine Vereinigung gedacht werden kann. Also indem wir uns eben quasi, ja, also wir haben zwar eine unerreichbare Einheit mit uns selbst in diesem An- und Für-sich-Sein, aber die, indem wir uns quasi auf die richten, vereinigen wir tatsächlich diese ganzen Teilentwürfe, wenn man so will. Also die werden eben überhaupt dann erst zu Teilen von einem ja sich immer wieder produzierenden Ganzen. Ja? Wobei dieses Ganze eben niemals einfach nur da ist oder nur ist. Ja? Also das wäre dann das An- und Für-sich-Sein, das wäre eine Totalität, die er unterscheidet eben von dem Prozess der Totalisierung, also dem Gerichtetsein drauf und quasi, wie soll man sagen, eben ein organisches zu bilden vielleicht, ja? Also in dem sich diese Entwürfe anordnen und eine Beziehung zueinander kriegen. So, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass er da von dem Cogito sehr angetan ist, aber das Cogito ist eben auch ein Problem, weil der Descartes eben beispielsweise dann, Descartes braucht dann beispielsweise Gott dazu, um weiterzukommen in letzter Instanz, das will der Sartre eben nicht, und er sagt an einer Stelle mal irgendwie, dass einem das Cogito zu allem führt, wenn man nur über es hinaus gelangt. Also er will aus diesem Cogito hinaus, aber eben aus ihm heraus. Das heißt, nicht einfach schon von vornherein draußen sein. Ja? Das heißt, er braucht aber eben jetzt auch, das heißt, stellt sich jetzt für ihn, also wir hatten jetzt dann einerseits diese Seite der Objekte, das Ansichtsein, das ist ein Draußensein gewissermaßen. Ja? Also da hat das Cogito gewissermaßen schon über sich hinausgeführt. Das andere wäre aber jetzt noch die Frage, ja, inwieweit es fremde Subjekte gibt. Und dafür muss es im Grunde auch sowas wie eine Erfahrung geben, ja, aus seiner Sicht, also eine Evidenz davon. Und nach der fragt er. Das heißt, einerseits auch hier wieder muss der andere eigenständig sein, also er kann jetzt nicht einfach irgendwie nur ja, eine Idee von mir sein oder sowas, also er muss sich als eigenständig darstellen und zugleich muss er sich eben als Subjekt darstellen, also das heißt nicht einfach nur als Objekt. So, wenn ich ihn einfach angucke, ja, dann ist er mein Objekt, das heißt, das bringt jetzt irgendwie nicht viel weiter. Die Lösung ist dann eben, dass er sagt, naja, dass Sartre das einfach umdreht und sagt, ja, wenn ich jetzt zum anderen, zur Subjektivität des anderen nicht gelangen kann, wenn er mein Objekt ist, dann wie schaut es denn aus, wenn ich sein Objekt bin? Und da wäre die Frage dann eben, gibt es dafür eine Erfahrung, die das hergibt, ja? Also wo wir sagen können, da ist das unzweifelhaft. Das Schlüsselloch, ja. Genau, beispielsweise. Aber eben das Phänomen, also das, das, diese Erfahrung dann im Grunde wäre die Scham beispielsweise, ja? Weil die Scham die Struktur hat, dass ich mich vor jemandem schäme. Also das heißt, ich habe, indem ich quasi sage, ich schäme mich, sage ich auch schon, es muss ein Subjekt geben, das mich beurteilen kann. Ja? Und da wäre aus seiner Sicht so eine Evidenz. Der nächste Punkt, und dann kommt, das wäre im Grunde die Pointe dann auch daran, ist, dass ich überhaupt erst einen Bezug zu einem Ich bekomme, in dem der andere mich zu einem Gegenstand von sich setzt. Also das Ich wäre im Grunde ein Gegenstand, den der andere schafft. Und damit hätte man quasi auch das Cogito komplett eingeholt. Also wenn es dann darum geht, sich zu beschreiben, was bin ich, ja? Also man hätte eben diese Seite auch drin. Okay. Gut, jetzt möchte ich zu den Fragen der Methode übergehen. Oder gibt es noch? Ich meine, hier könnte okay. Sich noch vieles ergänzen. Man könnte jetzt natürlich auch viel ergänzen. Also ich meine, ja. Also gut, aber ich weiß nicht, also ich vielleicht ja um diesen Gedanken mit dem an sich für sich vielleicht noch ein bisschen zu konkretisieren. Es ist ja bei Sartre auch wirklich so praktisch sozusagen das metaphysische Bedürfnis, der im Grunde selbst Gott sein. Gott, will. Ja, genau. Also praktisch ist es genau, weil Gott wäre praktisch ein Sein, was sich selbst begründet. Genau. Also die ja Wurzel praktisch, ja. Also es genau, also genau, genauso das praktisch sein Bewusstsein, was selbst eigentlich das an sich setzen würde, aber halt genau. Sie setzen halt nicht im epistemischen, sondern eher halt begründen. Genau, es hätte im Grunde diese zwei Seiten, also das an sich wäre ja zunächst mal als unbegründet, ja. Aber in diesem Fall wäre es ein begründetes An sich, ja? Also von der Seite des An sich gesehen. Zugleich wäre aber das für sich eben also wäre nicht mehr Nicht-Identität, sondern wäre Identität mit sich selbst. Also ich glaube, das wären diese zwei Seiten, aber eben genau. Und dieses Sein, das sich quasi selbst begründet, das wäre dann eben diese Gottesfigur als ens causa sui, ja? Also Sein des aus sich, seiner eigenen. Aus seiner eigenen Ursache. Also das an sich ist das, was das für sich ist. Und das für sich ist die ständige Bewegung, sich selbst zu begründen, also quasi sein eigenes an sich zu bestimmen, könnte man sagen. Und damit wäre es aber an für sich. Und dieser Versuch, der scheitert permanent. Aha. Also das für sich ist quasi sein an sich, ist das, was es ist, aber es ist vielleicht nicht das, was es ist. Und das ist genau die Bewegung. Das glaube ich, da kommt man an eine Grenze okay, ran, ja. Wo man, also ich glaube nicht, dass man so sagen kann, dass das für sich das ist, was es ist. Ja, also, okay. Aber es ist doch ein Nichts getrennt von seinem an sich. Ja, das. Insofern ja. Kann man auch sagen, es, ja. ja, okay. Entschuldigung. Nee. Ich habe noch Fragen. Also die strikt ontologische Problem, das mit angesprochen wird, das wir gerade diskutieren, ist ja, und da kannst du vielleicht kurz darauf antworten, wie Sartre das löst, wir haben es glaube ich alle noch nicht so ganz verstanden, wie er es löst, wenn dieses an sich die Begründbarkeit des Seins aufwirft, sowohl im erkenntnistheoretischen, epistemologischen Sinne, als auch im Sinne einer setzenden Begründung des Seins durch irgendein setzendes Subjekt oder so, Gott oder sowas, ja. Dann ist diese Frage ontologisch verboten. Denn dann würde sie entweder zu Gott, zu einer ontologischen Gottesvorstellung, Gottes Beweis sozusagen führen, oder sie würde zu der mystischen Frage Heideggers führen, warum ist etwas und nicht vielmehr nichts. Ja, genau. Beides verbietet sich dann sozusagen für einen nicht religiösen oder nicht mystischen oder wie immer, ja, ontologischen Zugriff. Da habe ich das Sartre richtig verstanden. Würde ich sagen. Gut, ja. Dann bin ich zufrieden. So Denkverbot quasi. Okay. Denkverbot oder ist es, glaube ich, eine unsinnige Frage? Es ist einfach eine Sackgasse. Es wäre genau. Eine Sackgasse. Also man wäre kommt ja nur in Aporien, kein Verbotsschild, hier darfst du nicht rein, sondern nur eine Auskunft. Du wirst in eine Sackgasse kommen. Oder man merkt es dann, wenn man in einer Sackgasse ist. Und kehrt dann oder so. Aber es ist kein Denkverbot. Das wäre noch was anderes. Das wäre ja umgekehrt, dass der Theontologen. Die sagen, du darfst das nicht sein, Gottes nicht denken, sonst fällst du vom Glauben ab oder ähnliches. Okay, oder ja. du bist seinsvergessen, wie bei Heidegger, wenn du die Frage, warum ist etwas und nicht vielmehr nichts, nicht stellen willst. Dann aber bist vielleicht du kann, oder sowas. Vielleicht das kann man es dann Verbot eben als Appell oder so ja. sehen, das nicht zu tun, weil man okay. da nicht weiterkommt. Aber danke erstmal. Ja, dieses Ding mit der Erfahrung der Subjektivität des anderen nicht so ganz verstanden. Also die Erklärung war ja irgendwie, dass man sich selbst dann dadurch, also um das Subjektive des anderen zu erfahren, macht man sich selbst auf einer bestimmten Perspektive heraus zum Objekt und die Erfahrung dafür ist die Scham. Achso. Aber, also ich glaube nicht, dass man sich zum Objekt macht, das ist genau der Gag. Also ich bin dabei völlig passiv, ich werde zum Objekt gemacht. Also seine Lösung ist das, also das vielleicht hat jetzt da das Aktive daran gestört, dass er das so löst, ja. Aber Sartre, das Problem, und er würde aber sagen, der Witz ist im Grunde, dass ich, also dass mir dieses Objektsein verliehen wird, ja. Okay, und dass das aber eben in dem Moment für mich, der Scham für mich vollkommen außer Frage steht, ja? Also das ist einfach evident, dass ich mich vor einem Subjekt schäme und nicht irgendwie vor einem Objekt. Wobei die Scham nicht quasi die Scham ist nicht das einzige Gefühl oder so, die einzige Selbstwahrnehmung, nee. in der ich Objekt, also mich als Objekt eines anderen Subjekts erfahre. Aber in der Scham wird es besonders deutlich. Genau. Und deswegen hatte ich vorhin Schlüsselloch gesagt, weil also ich weiß nicht, da gibt es das berühmte Blickkapitel von Sartre und da kniet Sartre irgendwie vor einem Schlüsselloch und sieht irgendwelchen Leuten zu und dann kommt ein Wächter daher. Und in dem Augenblick also beschreibt Sartre ganz drastisch, wie er irgendwie diese Scham empfindet, denen zugesehen zu haben, weil er eben von diesem Wächter in seinem Rücken erblickt wird. Das ist eigentlich noch mehr, weil er im Grunde, also er beschreibt das, finde ich, sehr, sehr plastisch eben auch so, ja, also er schaut da durch dieses Schlüsselloch, ja, was jetzt irgendwie nicht unbedingt besonders angesehen ist, also, ja. Genau, aber er konzentriert sich nur auf die Szene dahinter, ja, das heißt, zwischen ihm und der Szene nimmt er keinerlei Distanz wahr. In dem Moment, in dem er, also dann hört er eben Schritte, ja, also hinter sich auf dem Flur, ja, und genau in dem Moment ist das plötzlich komplett anders. Ja? Also jetzt gibt es eine Distanz zwischen ihm und dem beobachteten Pärchen und da kommen noch eine ganze Reihe von Modifikationen dann rein. Ja, also das war nur so meine Frage. Also mich hat irgendwie daran halt so ein bisschen die zeitliche Struktur irgendwie interessiert. Aber dann ist es ja sozusagen nachgeordnet, dass in der Erfahrung dieses Gefühls einem dann erst bewusst wird, dass das schon längst geschehen ist. Weil anders wäre es ja nicht zu erklären, nach welchen Kriterien man sich sozusagen schämt. Weil sonst bedeuten würde, dass man nur die eigene Subjektivität projiziert und denkt, es wäre ein anderes, aber in Wirklichkeit ist es. Okay, wenn ich quasi zuerst hingehen würde und sage, also ich konstruiere mir jetzt Scham oder so, ja, und da soll es auch einen anderen darin geben, ja, dann hätte ich quasi, könnte ich das als Projektion sehen. Verstehe ich das jetzt richtig? Oder? Nee, ich meinte das nur so, wenn man sich schämt sozusagen, dann muss es ja schon Kriterien geben, nach denen man sich schämt. Das heißt, diese Transformation von Werten von außen nach innen hat schon stattgefunden, sonst würde diese Beurteilung ja nicht möglich sein zeitlich. Also es muss, man kann nicht zeitgleich geschehen sozusagen. Das meine ich. Die Erfahrung des objektiviert werden und die Erfahrung der Subjektivität des anderen, weil die Subjektivität des anderen muss vorangegangen sein. Sonst hätte man diese Werte, nach denen man sich schämt, überhaupt nicht verinnerlicht. Nee, das ist aber nicht, dass es um die Werte geht, nach denen man sich schämt. Also es geht nicht um diesen Akt vor der Tür knien, sondern überhaupt die Struktur dieser Scham. Ja? Also die, also egal, wofür ich mich schäme. Ja? Werte war vielleicht das falsche Wort, aber... Also vielleicht hilft Folgendes. Also Sartre sagt nicht jetzt, wie zum Beispiel Hegel in der Phänomenologie des Geistes, dass er irgendwie die Existenz des anderen aus dem Selbstbewusstsein ableiten will, wenn du das meinst. Sondern er sagt... Genau, der andere ist faktisch und wir müssen jetzt aber verstehen, was diese unhintergehbare Faktizität des anderen heißt und was heißt das jetzt quasi Beziehung zwischen Menschen oder so, und ich glaube, das ist so der Ausgangspunkt, um überhaupt zu verstehen, was das heißt, dass es den anderen gibt. Aber dass es die gibt, das ist schon vorausgesetzt, ja. Ja, also ich hätte jetzt schon gesagt, dass der Blick halt einfach so die Erfahrung, erblickt zu werden, halt einfach diese Evidenz ist, ja. Also, okay. Unzweifelhaftigkeit, ja. Darf ich mal ganz einfach nur fragen, weil wir wahrscheinlich immer wieder auf dieses Beispiel mit Schlüsselloch kommen werden, weil es so schön ist, warum ich, oder warum, wie Sartre begründet, oder ob er begründet, dass ich durch Schlüsselloch schaue. Denn wenn ich durch Schlüsselloch schaue, weiß ich ja um ein Verbot, das heißt um eine Wertung, um einen Wert. Vorgängig ist das ja. Sonst würde ich ja die Tür aufmachen und sagen, was ist denn hier drin los, ich will es aufgucken oder so. Das ist nur eine Irritation bei dem Beispiel noch. Ja, ja, klar, das stimmt, aber deswegen würde ich auch den Blick, also gut, man kann natürlich sagen, dass es überhaupt irgendeinen Wert beinhaltet, ja, den ich von mir aus auch vorher haben muss, ja, aber das ist ja trotzdem nicht dasselbe irgendwie, wie zu sagen, ich erkenne auch an, dass das jetzt auf mich anwendbar ist, ein Werturteil, ja, und dass es jemanden gibt, der das auch anwenden kann, ja, also das, ich würde ja schon sagen, also das reicht nicht, da einfach nur darum zu wissen, dass das nicht erlaubt ist oder so, ja, sondern es muss auch jemanden geben, der mich dabei beobachtet, ja, weil eben, das ist ja ihm ja auch vorher selber klar, ja? Das heißt, das geht, glaube ich, darin nicht auf, hätte ich jetzt gesagt. Aber Christophs Einwand war ja schon auch strategisch, oder? Weil, sozusagen, Sartre analysiert die Selbstaktivierung an dem Beispiel, wo es quasi ein vorhergehendes Verbot einer Handlung gibt, also ein sozial entstandenes Verbot einer Handlung. Und da wäre halt die Frage, gibt es auch andere Beispiele, die man ohne solche vorhergehenden sozial bedingte Verbote konstruieren kann? Und das wäre natürlich auch dann die Frage, gibt es nicht doch irgendwie sowas wie ein gesellschaftlicher beizubringendes An und für sich? Genau. Ach so, im Hinblick auf das An und für sich, okay, jetzt. Ja, gut, also da können. Da in dem Sinne war es ein bisschen strategisch. Okay, ja. Ich denke also, dann eher an Freuds Determinationen, nicht? Also wirklich über ich. Oder den Sündenfall in der Genesis, wo Gott Vater ja sowohl dieses Verbot und Gebot vom Baum der Erkenntnis setzt und dann auch ständig diesen Blick verkörpert und so weiter, der dann zur Scham führt. Solche also Vorgängigkeiten, die aber gleichzeitig ganze Struktur selbst. Bedingen. Ja. Also es wäre natürlich ein Teil dieser Struktur. Ja. Das ist, glaube ich, schon eine gute Frage auch. Ja. Aber ich denke halt, dass also diese Gewissheit der Subjektivität des anderen darin noch nicht, also darin nicht aufgeht jedenfalls. Ja. Und das heißt dann aus meiner Sicht, dass ich das eben nicht aus meiner Subjektivität heraus stimme. Ja. Ja, subjektiv wollte ich auch sagen, dass ich mir dieses Beispiel mit dem Schlüssel doch das damals denke ich jetzt auch nicht überinterpretieren. Ich meine, es ist ja klar, dass Sartre damit jetzt keine Urszene oder so beschreiben will, wie praktisch, dass die einzelne Subjekt real die Existenz der anderen zum ersten Mal fühlt oder so. Also ich meine, sowas kann man ja gar nicht beschreiben, sondern es ist klar, dass es halt ja ein Beispiel ist, wo halt natürlich sehr viel vorausgesetzt ist, dass man dieses Beispiel überhaupt funktionieren kann. Ja klar, also ich meine, das war ja alles so wichtig, was ihr sagt, aber es würde auch Sartre selber also sofort einräumen, dass praktisch die Beispiele, also so erlebt ja oft solche Beispiele, er unterschreibt natürlich oft das praktisch zum Beispiel, genau, und er schreibt auch selbst, dass sozusagen in den Beispielen eigentlich schon Sachen drinstecken, wie halt zum Beispiel irgendwelche gesellschaftlichen Wertungen, die so auf die jetzt nicht näher eingegangen wird, aber genau, die praktisch also zunächst mal beiseite gelassen werden. Ah ja, genau, dann natürlich auch eingeholt werden müssen, also in Konkretions-Pro-Prozess der Erkenntnis. Also ich, vielleicht darf ich nochmal anwarten, weil es ist eh gerade ein guter Punkt, aber wenn es dir nicht recht ist, weil es ist jetzt hier was Neues. Ja, das, ja, okay, dann, also dann, gut, dann zieht es sich halt ein bisschen länger, aber es ist, okay, also gerne. Okay. Von mir aus gerne, aber also ich meine, ich frage deswegen, oder deswegen habe ich jetzt in diese Richtung vorhin gebracht, weil, also ich meine, es gibt ja irgendwie bei Sartre irgendwie keine gelingende Form von zwischenmenschlicher Beziehung, sondern es ist immer permanent irgendwie zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, das sagst du noch mal irgendwie. Und da wäre halt der Punkt, ist das quasi in der menschlichen Struktur angelegt. Und ich glaube, das scheint mir schon der Punkt zu sein, Sartre zumindest in der Sein des Nichts hat, dass Gelingende in der Subjektivität schlicht nicht möglich ist. Es gibt immer nur Versuche, es gibt Liebe, aber die Liebe kippt um in, ich weiß nicht, so. Und, also in Konflikt oder sowas. Und, das heißt, die Sachen, die, also beziehungsweise, oder ist es nicht so, dass das, was hier Entfremdung ist, oder der notwendige Konflikt zwischen den Menschen, oder ist es nicht so, dass das quasi in einer bestimmten Gesellschaftsform angelegt ist, dass es eben deswegen quasi nicht funktioniert, also sagen der bürgerliche, die bürgerliche Gesellschaft und so weiter. Und dann müsste natürlich auch kritisieren den Sartre, wo er hier anfängt. Und deswegen hatte ich so, kann Sartre überhaupt die ganzen Situationen, die er da konstruiert vielleicht, ich glaube, er hat auch so eine Parkszene, wo er dann irgendwie erblickt wird oder so. Erblickt, glaube ich. Ja, okay. Also, egal. Die ganzen Sachen, wo er selbst zum Objekt eines anderen wird, ist das vielleicht nicht immer vorausgesetzt schon, dass es da sowas wie so eine Trennung und Isolation zwischen den Individuen gibt. Also das so hatte ich, war das quasi auch strategisch von mir. Okay. Aber das führt vielleicht jetzt auch zu weit. Also, was jetzt diese Trennung anbelangt, also gut, also es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass man sagen kann, das verschwindet in der kompletten Unerfahrbarkeit, das, also insofern nicht Trennung, ja, weil das quasi über Negationen im Grunde immer also weil du über Negationen halt eigentlich immer schon eine Verbindung hast, ja, aber die andere Frage ist natürlich wirklich die, wie allgemein sind die Strukturen, die er da aufdeckt, und sind die, beziehungsweise nochmal anders gefragt, sind da alle allgemein, ja? Das heißt, also gibt es quasi, sind die alle universal zu setzen, oder gibt es quasi ein paar Strukturen, die einfach nur historisch bedingt sind, ja? Und ja, also da eben meine Doktormutter hat eben in ihrer Diss dann so argumentiert, dass sie meint irgendwie, das ist jetzt eben nicht alles universal zu setzen. Und ich meine, dafür spricht, glaube ich, auch, er schreibt dann in diesen Fragen der Methode mal, dass es ihm eben auch gerade darum geht, die Entfremdungen, also den Menschen in seiner Entfremdung zu verstehen, ja. Und das würde jetzt vielleicht darauf hindeuten, dass man sagen könnte, da ist nicht alles universal, beziehungsweise, also entweder ist es das in das Sein und das Nichts schon, oder er rückt aber zumindest später davon ab, so. So, ja. Dann. Aber die Frage ist doch trotzdem die Frage, inwieweit diese Idee trägt, dass man sich als Objekt eines anderen erfahren kann. Und bei diesem Schlüssellochbeispiel, da kann man ja ganz einfach das Setting ändern und das ganze Ding fällt in sich zusammen. Wenn da hinten nicht der Wärter kommt, sondern der Hund klingt aber wie ein Wärter, dann kann ich schlechterdings nicht behaupten, dass ich mir als Objekt, das vom Subjekt Hund wahrgenommen wird, vorkomme, sondern was passiert, ist ganz klar. Ich projiziere meine von mir erfahrene Subjektivität in dasjenige, was da hinten kommt. Und dann ist es ja kontingent, ob der Wärter kommt oder der Hund kommt. Also da, diese Kontingenz würde er jetzt zumindest mitgehen, ja? Also das können eben auch Schritte sein, oder es kann auch irgendwie irgendein Geräusch sein, das eben nicht, oder es kann im Grunde alles Mögliche sein, aber es ruft eben genau diese Erfahrung dann auf, müsste man wohl sagen. Ja? Trotzdem würde er, glaube ich, daran festhalten, dass diese Erfahrung nicht, dass ich die nicht aus mir gewinnen kann. Ja? Also insofern wäre das vielleicht dann doch so ein Aufrufen einer Urszene, wenn man so will. Ja, ja klar, also ich würde auch sagen, es muss natürlich vielleicht so eine Art Urszene geben, jetzt in der psychischen Entwicklung. Aber diese kann, glaube ich, jetzt nicht sozusagen Gegenstand sein, also von einer wissenschaftlichen Methode sozusagen. Also die muss man irgendwie voraussetzen, muss annehmen, dass es sowas gibt. Ja, ich glaube, es geht ihm ja jetzt genau, so. Ich meine, es gibt ja bei Sartre so Szenen, wo man ihn so lesen kann, dass es so einen Urentwurf irgendwie gibt, wo so eine ursprüngliche Abspaltung eben des für sich, von seinem Beamtlichsein. Aber das ist halt auch, würde ich sagen, eher so ein gedachter Nullpunkt, weil natürlich, ich weiß nicht, also das ist natürlich empirisch fragwürdig, wo man ihn noch ansetzen soll. Also ich glaube, das eine ist natürlich irgendwie so, dass er diese Genese gewissermaßen das für sich, da glaube ich, sagt er selber auch, dass das eigentlich nicht genau bestimmbar ist, wenn ich mich nicht täusche. Das andere ist der Urentwurf oder der ursprüngliche Entwurf, glaube ich, nennt er das. Also den, der ist ihm schon gar nicht so unwichtig. Ja, das, glaube ich, hängt damit zusammen, dass es eben, dass es quasi eine gewisse Stabilität dadurch gibt. Ja? Der ist zwar durchaus revidierbar grundsätzlich, ja? Aber das ist eben, ja, vielleicht könnte man sagen, da geht es halt dann eigentlich so, also, oder das, was er dann diese existenzielle Psychoanalyse nennt, das versucht genau solche Urentwürfe auch aufzuhellen. Ja? Das wäre, glaube ich, die Idee, ja? Dass ich den Menschen über diesen Entwurf oder von diesem Entwurf aus verstehen kann. Oder sich umgekehrt dieser Entwurf als der Fluchtpunkt seines Handelns zeigt. Ja? Okay. Ja, also ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht alles geklärt, aber ich... Wir haben nur noch Zeit zu diskutieren nachher auch. Gut, also eben Ausgangspunkt war ja die Frage, inwieweit das Sein und das Nichts oder inwieweit die Frage seine Hinwendung zum Marxismus einen Bruch mit dem Sein und das Nichts darstellt. Ja? Das heißt, ich werde jetzt eben auf die Fragen der Methode eingehen, wo er ja so, also der im Grunde vielleicht so ein bisschen als das Bindeglied oder als so eine gesehen werden kann zwischen das Sein und das Nichts und dann später der Kritik der dialektischen Vernunft. Anlass der Fragen der Methode ist unter anderem eine Kritik von Lukács am Existenzialismus und zwar eben in Existenzialismus oder Marxismus. Und ja, Sartre erwidert darauf einiges und genau, stellt vor allem eben fest, dass es, also er meint festzustellen, dass es eine Erstarrung des Parteimarxismus gibt und Ziel ist es im Grunde so, diesen Marxismus wiederzubeleben, den er jetzt eben als ja, die Wissenschaft überhaupt eigentlich ansieht. Das ist ganz lustig, weil er eben von vornherein dann eigentlich erstmal anhebt und meint, ja, was ist jetzt dieser Existenzialismus? Und dann kommt er über Kierkegaard und Jaspers und dann zu sich und meint, ja, bei Kierkegaard wäre das quasi ein gegen das Wissen von Hegel, aber mit einem gewissen Recht. Dann gibt es quasi eine Aufhebung bei Marx im Grunde. Also ich meine, gut, der hat sich natürlich jetzt eher auf den Feuerbach bezogen, aber aber seine Stellung jetzt quasi zu dem, also die Stellung seines Existenzialismus zum Marxismus dann eben, sieht er quasi nicht mehr als Gegensatz zum Wissen, sondern am Rande des Wissens. Aber am Rande, das ist natürlich irgendwie auch klingt erstmal sehr bescheiden, ja. Und er bezeichnet auch den Existenzialismus als Ideologie. Ich werde dann nachher nochmal, werden wir mal sehen, was es da mit dieser Bescheidenheit auf sich hat. Aber genau. Und die Idee ist quasi, dass aber trotzdem der Existenzialismus da ein bisschen was beizutragen hat, und zwar aber eben dann, wenn er, gerade dann, wenn er aufgehoben wird durch den Marxismus. Und zwar eben dadurch hofft Sartre, könnte sich der, oder glaubt Sartre, könnte sich der Marxismus oder dieser erstarrte Marxismus wieder beleben. Aber Lukács Kritik ist, also ist dann so in den 50ern oder ich weiß gar nicht, wann ist denn das rausgekommen? Die Fragen der Methode sind 1662. Das Vorwort praktisch zu seiner Kritik der Menschen. Genau, ja. Aber die Lukács-Kritik, glaube ich, war. Die Lukács-Existenzialismus-Kritik, die du hier anguckst, ist zwischen 46 und 48 gefolgt. Also schlagartig, als der Existenzialismus gerade der sartrischen Form in Frankreich sozusagen große Mode wurde und da hat Lukács sofort reagiert und hat das also ziemlich. Zum Teil ziemlich schrecklich, aber auch zum Teil schon scharfsichtig und tief. Da musste sich Sartre irgendwann verhalten, das hat er wohl die ganze Zeit in 50ern dann abgearbeitet, diese Last. Gut, so ich will auf diese Lukács-Kritik da auch nicht weiter eingehen. Also mich interessiert eben vor allem dann so die Struktur, auch wie er das dann aufzieht. Also zunächst mal aber irgendwie seine Diagnose und eben Erstarrung des Marxismus, hatte ich schon gesagt. Ja. Aber worin sieht er die begründet? Wir hatten vorhin diese Struktur des Für-sich-Seins, ja, als auf eine Totalität hin zu sein, aber selber im Grunde die nie erreichen zu können. Und zwar als, aber dabei ein Totalisierungsprozess zu sein. Ja. So, was er dem Marxismus jetzt vorwirft, ist zu sagen, er hat diese Totalität, ja, also er weiß, was das Ganze ist, ja, und ordnet jetzt im Grunde nur noch an. So, ja? Also das gehört da rein und das gehört da rein, ja. Das ist ein bisschen vereinfacht jetzt gesagt vielleicht, aber genau, das ist sein Vorwurf jetzt. Das heißt quasi aber auch, dass man das Besondere zurechtstutzt. Also da käme man vielleicht auch so an so eine Stelle, wo eine Nähe dann zu Adorno da wäre, ja, dass man sagt irgendwie, das ist ja auch eine ganz entscheidende Kritik, zu sagen, so, ja, das Besondere wird da vollkommen auf Exemplar von etwas reduziert, für das es im Grunde nur ein weiteres Beispiel ist. Ja? So. Also zum Beispiel, es gibt zwei Beispiele und mehrere vielleicht. Also zum einen ist es dieser Paul Valéry, den Sartre anführt, der wird dann einfach nur als Kleinbürger irgendwie betrachtet, also von so einem Parteimarxismus und dann nur in was Bestimmtes eben eingeordnet, weil quasi laut der Doktrin irgendwie ein Kleinbürger müsste diese und jene Ideologie vertreten, wird sozusagen so in so eine Schublade reingemanscht. Genau. Was dann daraus folgt, ist im Grunde, dass die Theorie sich immer nur in ihrem Gegenstand selbst bestätigt. Ja? Also die hat im Grunde keinerlei Erkenntnisgewinn mehr. So, ja gut, also das ist dann sein Plädoyer. Also er will eine bessere Durchdringung der gesellschaftlichen Prozesse erreichen und dazu ist es dann unter anderem nötig, diese sogenannten Hilfswissenschaften, also Einzelwissenschaften, eben zu integrieren. Also Beispiele wären dann eben die Psychoanalyse oder Mikrosoziologie. Darauf, glaube ich, muss man jetzt nicht näher eingehen. Interessanter oder wichtiger scheint mir dann zu sein, also was er eben da als progressiv-regressive Methode vorschlägt. Und das scheint mir ja doch zunächst mal eine gewisse Analogie auch zu Marx zu haben, der eben seine Methode, also oder der zwei Richtungen unterscheidet. Also das eine quasi die Forschungsrichtung, die sich den Stoff im Detail anzueignen hat, ja, und das zweite quasi die Rekonstruktion, ja, also die Darstellung. Also das eine wäre analytisch, das andere wäre synthetisch. Mit Hegel könnte man vielleicht sagen, Verstandesdenken und Vernunftdenken, also jetzt das Synthetische, das Vernunftdenken. Also bei Marx, also vom Konkreten zum Abstrakten wäre die Forschungsmethode. Oder und dann die Entwicklung wieder des Konkreten aus den Abstrakten. Ja, okay, das stimmt, ja. Sozusagen das Synthetische wäre dann... Ja, deswegen habe ich auch hier oben jetzt diese konkreten Einzeldaten irgendwie in Anführungsstriche gesetzt, weil das natürlich irgendwie ein gewisses anderes Verständnis von Konkretion ist, denke ich, ja. Also das, in diesem Fall, also er nennt das selber konkret, ja, also der Sartre. Ich denke aber, also ein Hegelianer würde genau das nicht konkret nennen. Ja? Das wäre im Grunde das Einzelne und naja, das wäre einfach die Empirie. Genau, ja. Und das Zweite wären dann aber eben auch Bedingungen, die eben selber schon quasi theoretisch erhellt wurden. Ja? Also das heißt beispielsweise, dass man die Kategorie Produktionsverhältnis und Produktivkräfte verwendet und quasi schaut, was hat das... Wie ist jetzt der Stand der Produktivkräfte beispielsweise? Ja? Also das wäre jetzt, glaube ich, schon ein bisschen was anderes, als zu sagen, so ja, das ist jetzt irgendwie so ein biografisches Detail. Ja? Also wendet er gegen den Staatenmarxismus. Nee, das wäre zunächst mal, also insgesamt diese progressiv-regressive Methode wäre seine Idee. Ja? Das heißt, einerseits muss man auf diese, genau, aber das würde er eben auch vorwerfen, dass er im Grunde gar nicht mehr den Gegenstand wirklich untersucht. Ja? Der schaut sich nicht an, wer Valéry ist, ja, und wie der welche verschiedenen, seine einzelnen Handlungen, wenn man so will, ja, sondern weiß halt im Grunde, ja, Kleinbürger und... Also es fließt aus Details des Besonderen, auf das Ganze des Besonderen aus a priori gewussten allgemeinen Sachen. So stimmt, das könnte man sagen, so eine unzulässige. Ja. Oder habe ich das jetzt? Ich glaube, das könnte man schon sagen. Das zweite wäre eben diese progressive Richtung, eben aus den Details wieder, also aus diesem empirischen Wissen im Grunde wieder. Ja, das wieder zu prozesshaft zu machen, also in einem Prozess nachvollziehbar zu machen, wie genau dann dieses Ensemble rauskommt. Ja? Und das wäre aus seiner Sicht, denke ich, schon eine dialektische Rekonstruktion auch eben von ja, individueller Praxis, aber jetzt eben vielleicht nicht an, in, als einzelne Akte verstanden, sondern als ein Ensemble. Ja. Ich glaube, er nennt es tatsächlich dialektisch auch. Da müsste man sich dann genau anschauen, wie das funktionieren kann. Das ist dann eher dieses Problem. Genau, also Ausgangspunkt so einer Rekonstruktion ist dann aber für ihn, also eben denke ich schon die individuelle Praxis. Das heißt quasi, wie ein Individuum sich in Angesicht der Umstände, unter denen es lebt, verhält bzw. entwirft und wie es quasi damit umgeht, ja. Wie es auch quasi seine Widersprüche versucht zu lösen, ja. Genau. Was mich eben vor allem, mir geht es jetzt eben so um diese Frage, inwieweit es da Parallelen gibt. Ja? Das heißt also, mir geht es eben darum, Strukturgleichheiten zu untersuchen. Auch und deswegen finde ich jetzt eben interessant, also wenn für diese Frage Bruch oder Nichtbruch eben interessant, wenn man jetzt eben zentrale Begriffe in diesen Fragen der Methode findet, die eben auch in das Sein und das Nichts auftauchen. Ein entscheidender Begriff ist eben der Entwurf. Ja? Und daran hält er fest, und ich lese jetzt das hier nochmal vor, also die Praxis ist ein Übergang des Objektiven zum Objektiven durch Interiorisierung. Also das Objektive wäre exterior, ja? Also der Entwurf als subjektive Überschreitung der Objektivität zur Objektivität hin, zwischen den objektiven Verhältnissen des Milieus und den objektiven Strukturen des Möglichkeitsfeldes sich erstreckend, stellt in sich selbst die bewegende Einheit von Subjektivität und Objektivität dieser Grundbestimmungen der Aktivität dar. Das Subjektive erscheint als notwendiges Moment des objektiven Prozesses. Also ich glaube, dieser letzte Satz ist auch ganz wichtig eben. Ja? Also dass man sagt, man hat nicht einfach irgendeinen objektiven Prozess nur, sondern der ist, also der beinhaltet die Subjektivität, der wird durch Subjektivität, wenn man so will, vermittelt, ja. Okay, das zweite wäre jetzt, könnte man sagen, so Entwurf heißt der jetzt nicht, man hat er vielleicht einen anderen Entwurfsbegriff jetzt, ja. Heißt das schon Freiheit, und aber auch an der Freiheit hält er fest, das zeigt sich dann an dieser Stelle, da dieser Drang zur Objektivation je nach den Individuen verschiedene Formen annimmt und da er uns in ein Feld von Möglichkeiten schleudert, von denen wir einige unter Ausschluss der anderen realisieren, bezeichnen wir ihn auch als Wahl oder Freiheit. Darf ich? Zu dem vorherigen Zitat, weil du hattest dann gesagt, Vermittlung, also dass das Subjektive die Vermittlung des objektiven Prozesses ist. Und ich, also kann es glaube ich auch sein, aber ich glaube, das Spannende wäre gerade zu sagen, oder was Sartre, oder was spannend ist an dem, was Sartre schreibt, dass es eben nur Moment ist. Und ich glaube, irgendwo steht auch genau ein, die sich bewegende, die in sich selbst sich bewegende Einheit von Subjektivität und Objektivität. Und das heißt, also vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob das dann so aufströmen kann, aber es gibt sozusagen zwei Seiten immer, der objektive Prozess und der subjektive Prozess oder sowas. Oder man kann sagen, man kann den Prozess irgendwie von außen her beschreiben, mit sozusagen nach Ursachen, Faktoren von geschichtlichen Ereignissen forschen, aber das ist immer auch, da fehlt immer was. Da, also es ist dann immer quasi die Reduktion der Welt auf Dinge oder auf reine Objekte, aber es geht dann nicht mehr um Menschen oder sowas. Und das glaube ich, also hätte ich jetzt gerade nochmal. Ja, es ist glaube ich besser von mir. Okay. Ich habe noch eine Frage, und das ist dann vielleicht auch, also kann man eigentlich sagen, dass der Drang zur Objektivation von dem Gerät ist, also das ist ja im Grunde die ursprüngliche Entwurf, also dieser zum an sich für sich sein. Ja. Da bin ich mir jetzt unschlüssig, ob man das wirklich darauf begrenzen kann, weil der Witz ist ja natürlich irgendwie, dass es ja nicht womöglich eben diese Objektivation eben nicht nur darum geht, sich herzustellen, ja, sondern auch etwas, ja. Deswegen bin ich mir nicht so ganz, aber es wäre zumindest naheliegend, das auch darin zu sehen, ja. Ja, klar. sind, aber vielleicht auch nur, dass man sieht, dass das sozusagen, dass dieser metaphysische Entwurf Gott zu werden, sozusagen eigentlich, also genau das, er ist einfach ja alltäglich sozusagen. Also, oder jetzt kann man doch schon sagen, dass im Grunde ja ein Nebenakt bei Sartre, wo ich überhaupt irgendwas mit der Welt mache, will ich ja im Grunde praktisch genau, also dem Sein, oder ich würde sagen, also praktisch das Sein, also gemäß, also meinem Entwurf verändern und so praktisch auch meinem Entwurf praktisch eine Festigkeit verleihen. So in der Welt. Also, ja. Also das wäre dann so dieser, also jetzt in der Literatur, die er dann irgendwie häufig aufgreift, das Werk dann eben, ja. Also als, das wäre dann wahrscheinlich wirklich so als Objektivation auch dieses An- und Für-sich-Seins zu betrachten. Also das ist da. So jetzt hoffe ich irgendwie einigermaßen gezeigt zu haben, dass es hier irgendwie doch eine sehr starke Kontinuität gibt, also dass es kein Bruch ist, seine Hinwendung zum Marxismus mit dem Existenzialismus. Jetzt stellt sich im Grunde die Frage, ja, aber ist er denn eigentlich dann überhaupt Marxist? Ja, so, also und da stellt sich, glaube ich, auch immer sofort dann die Frage, ja, was hat denn jetzt dieses Bewusstsein da zu bedeuten? Beziehungsweise, also ich meine, er geht ja gerade in das Sein und das Nichts, spricht ja so gut, ja sehr, sehr viel von dem Bewusstsein, ja. Und man könnte jetzt dann so etwas in Zweifel sein, ob das jetzt eines, ja, ein Materialisten oder ein Marxisten vor allem auch dann, ob das mit dem kompatibel ist. Und jetzt deswegen würde ich jetzt einfach sagen, so, wie ist denn das, welche Stellung hat denn das Bewusstsein bei Marx eigentlich, ja? Und da habe ich jetzt einen Satz aus der deutschen Ideologie. Ups, pardon. Fällt auf. Entschuldigung. Da fällt auf, ja. Hier das Folie davor. Sartre aus Marxist, Folie 16. 16? Genau. Okay. So, einen Satz aus der deutschen Ideologie genommen. Es gibt ja diesen Satz auch, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ich finde aber diesen Satz einfach sehr viel, der scheint mir sehr viel treffender auch zu sein. Also das Sein, das bestimmt das Bewusstsein, da könnte man sagen, irgendwie das Bewusstsein könnte dann auch ein reines Oberflächenphänomen sein, eine Wirkung des Seins, ja, und hätte im Grunde dann eigentlich keinerlei integrale, keine integrale Funktion, ja, also hier heißt es aber eben auch in der deutschen Ideologie, das Bewusstsein kann nie etwas anderes sein als das bewusste Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozess, also das heißt, dieses Bewusstsein wird im wirklichen Lebensprozess verortet. Dann noch eine Stelle aus dem Kapital, Band 1, also wo es eben auch um die Frage Idealität und Materialität geht, meines Erachtens. Das ist, da beschreibt der Marx den Arbeitsprozess und die Momente des Arbeitsprozesses, und ein Moment dieses Arbeitsprozesses ist der Zweck. Also, und er veranschaulicht es an diesem schönen Beispiel der Spinne. Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln, und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Nicht, dass er nur eine Formänderung des Natürlichen bewirkt, er verwirklicht sich, verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muss. Ich würde sagen, da ist eigentlich ziemlich klar, dass dieses Bewusstsein eben bei Marx nicht nur als ein Oberflächenphänomen gedacht ist. Ja? Darf ich die erste Verbrachthese ergänzen? Ja, klar. Also ich fand auch noch eine ganz gute Stelle bei Marx jetzt zu dem Thema, ist die erste Feuerbach-These. Da steht nämlich, dass der Hauptmangel des bisherigen Materialismus also jetzt sinngemäß ist, dass er den Menschen nur objektiv aufgefasst hat, aber nicht in seiner Praxis. Und dann schreibt Marx, das heißt nicht subjektiv. Und ich glaube, das ist auch genau die Richtung, die Sartre gegen den, sag ich jetzt mal, Sowjetmarxismus einfach richtet, dass die den Menschen nicht mehr als Subjekt, sondern nur mehr als von objektiven Interessen getriebenes Ding wahrnehmen. Und eigentlich, da würde ich jetzt auch sagen, dass also Marx durchaus so ein Subjekt gekannt hat, was er gerade mit der ersten Feuerbach-These, also ganz knallhart gegen so einen mechanistischen Materialismus richtet. Genau, also ich würde eben auch sagen, dass er Bewusstsein eben als Moment gegenständlicher Tätigkeit denkt. Also das ist ja genau diese Umstülpung von Hegel, wo er dann sagt, irgendwie Tätigkeit oder die Synthese aus Feuerbach und Hegel, müsste man nur sagen, die aber zugleich die Umstülpung von Hegel ist, also dass man sagt, also der Hegel fasst das Ganze als geistigen Prozess aus, also oder beziehungsweise geistige Tätigkeit. Tätigkeit ist eine tolle Sache, so, ja, aber dass das quasi alles geistige Tätigkeit sein soll, also dass das Übergreifende sein soll, das geht der Marx nicht mit, ja. Die andere Seite von Feuerbach wäre quasi die Materialität, ja, aber da fehlt dann die Tätigkeit, ja, also Synthese, ja, quasi, und dabei kommt dann im Grunde raus, dass Bewusstsein oder eben diese geistige Tätigkeit ein Moment der gegenständlichen Tätigkeit ist, ja. Und dann auch dann scheint es mir nur sinnvoll, von einer Umstülpung zu sprechen, von der er im Nachwort zur zweiten Auflage ist, glaube ich, vom Kapital. Vorwort? Nachfolge, aber ist egal. Er spricht. Ich weiß nicht, also ich würde was man vielleicht noch ergänzen könnte, oder aber was sozusagen, also ich finde nämlich, also der Satz aus dem Kapital, der jetzt so bekannt ist, also gut, also ich finde klar, also da steckt auf jeden Fall drin, dass sozusagen Marx durchaus halt von einer Art freien Subjekt ausgehen. Kann man das so sagen? Genau, aber ich würde sagen, genau, aber es ist eigentlich sozusagen noch ein, also ich würde sagen, dass Sartre die Freiheit eigentlich grundsätzlicher als Marx denkt und dass man eigentlich, also wenn man jetzt mal dieses Zitat jetzt mal als Marx-Freiheitskonzept oder so darstellen will, dann könnte man das sogar noch mal mit Sartre, also nicht vielleicht nicht kritisieren, aber sozusagen ja aufheben. Wobei was Marx da ja im Sinn hat, das ist ja die, ja sozusagen ja eine reflexive Freiheit, die es natürlich auch gibt, also auch bei Sartre, aber Sartre setzt ja die nochmal reflexive Freiheit, also wie du ja eigentlich dargestellt hast, zugrunde. Und genau, und praktisch ja in der präreflexiven Freiheit wäre es doch eigentlich nicht, wie in diesem Beispiel, dass ich sozusagen zuerst einen Zweck habe und dann irgendwie in die Welt komme, ja, um diesen Zweck zu verwirklichen, sondern dass im Grunde beides als Gleichzeitigkeit gedacht wird. Genau, weil ich meine, sonst könnte man ja auch eigentlich sozusagen den ursprünglichen Entwurf ja auch gar nicht denken. Also halt eher ohne idealistisch zu sein. Also, ich wollte jetzt auch zunächst mal gar nicht so auf die Frage der Freiheit eingehen, sondern erstmal auf die Frage, welche Rolle da Bewusstsein drin hat. Und ich denke halt, es ist einfach kein Oberflächenphänomen oder so. Das heißt aber letzten Endes, das Bewusstsein spielt im Endeffekt damit auch für den Prozess eine Rolle. Ja? Und auch wie es ist gewissermaßen. Und im Grunde würde ich auch sagen, letzten Endes, wenn das nicht der Fall wäre, würde sich sämtliche Ideologiekritik erübrigen. Ne? Genau, also wie gesagt, ich denke, man muss das Bewusstsein eben bei Marx als einen Moment der gegenständlichen Tätigkeit fassen. Und jetzt möchte ich noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, nämlich also wie der Marx jetzt eben, beziehungsweise eben die Frage, inwieweit diese Dialektik bei Marx, also jetzt ja die Dialektik des, vielleicht könnte man sagen, Stoffwechsels des Menschen mit der Natur, wie das mit Sartre vereinbar ist. Ja? Und ich denke, auch da sieht man eine relativ große Ähnlichkeit. Das ist ein Zitat eben aus den Grundrissen nochmal, wo das irgendwie doch sehr viel formaler im Grunde aufgearbeitet wird als im Kapital. Und da versucht der Marx eben nochmal den Arbeitsprozess darzustellen, und da heißt es eben, die formgebende Tätigkeit verzehrt den Gegenstand und verzehrt sich selbst. aber sie verzerrt nur die gegebene Form des Gegenstands, um ihn in neuer gegenständlicher Form zu setzen. Und sie verzerrt sich selbst nur in ihrer subjektiven Form als Tätigkeit. Sie verzerrt das Gegenständliche des Gegenstandes, die Gleichgültigkeit gegen die Form und das Subjektive der Tätigkeit. Formt den einen, materialisiert die andere. Also das heißt quasi, das Subjekt materialisiert sich, ja, und eben genau in dieser Negation seines Gegenstands und der Negation seiner selbst, also das Verzehren des Gegenstands und das Verzehren des Verzehrens, das quasi Produktion ist, ja? Also er nennt das produktive Konsumtion, also ich verzehre den Gegenstand, der ist dann nicht mehr, ja, so wie er ist, so wie er war, ja? Und genau indem das Verzehren aber nicht einfach nur dabei stehen bleibt, sondern eben sich selbst verzehrt, wie er das ausdrückt, entsteht quasi das Arbeitsprodukt. Also man kann es abstrakt eben als Negation der Negation fassen und meines Erachtens kann man eben auch diesen sartrischen Entwurf als Negation des Gegenstands und Negation dieser Negation fassen. Also das heißt quasi, wenn man das nochmal auf diese Bewusstseinsstruktur beziehen wollte, also die Negation des Gegenstands ist die Bedingung dafür, dass ich überhaupt ein Bewusstsein des Gegenstands haben kann und zugleich quasi die Negation dieser Negation wäre das sich entwerfen. Ja? Und das ist aber bei Sartre eben auch nicht einfach nur ein kontemplatives Gebilde, wo ich nur den Gegenstand anschaue, sondern es ist eine Praxis. Entwurf wäre sozusagen sein Entwurfsbegriff, nicht sein methodologischer Entwurf. Ja, genau, ja, der Entwurfsbegriff. Ja. Genau. Ach so, ja, stimmt. Das war mir jetzt nicht aufgefallen. Genau. So, und jetzt ist es so, dass der Entwurf eben aus Sartres Sicht eben gerade der Ausgangspunkt von Dialektik ist. Ja? Dazu nochmal zwei Zitate. Also die Dialektik muss im Verhältnis der Menschen zur Natur, zu den Ausgangsbedingungen und in den Beziehungen der Menschen untereinander gesucht werden. Hier nimmt sie ihren Ausgang als Resultante des Aufeinanderprallens der Entwürfe. Das scheint jetzt aber erstmal so zu sein, dass da erst Entwürfe sind, die irgendwie undialektisch sind und dann kommt die Dialektik raus. Ja? An einer anderen Stelle heißt es aber dann tatsächlich irgendwie, der Mensch sei dialektisches Überschreiten alles bloß Gegebenen. Wenn man das jetzt zusammennehmen wollte, könnte man vielleicht sagen, dass dieses Entwerfen eben auch eines ist, das immer schon unter gesellschaftlichen Bedingungen stattfindet, also insofern immer schon mit dieser Resultante eben selbst zu tun hat und insofern auch dialektisch wäre. Ich denke aber, es liegt eigentlich zunächst mal überhaupt in dieser Entwurfsstruktur schon eine Dialektik drin. Ne? So. Also ich möchte dann noch auf die Kritik der dialektischen Vernunft eingehen. Also deren Ziel oder Hauptziel ist es im Grunde, den Geltungsbereich von Dialektik abzustecken und das heißt im Grunde auch den Bereich zu zeigen, wo sie, wo man sie nicht nur annehmen muss, ja, sondern wo sie sich, ja, wo sie evident ist wieder, ja. Und die Stoßrichtung ist eben eine Skepsis gegenüber dieser Naturdialektik, wie sie dann eben beispielsweise der Engels da entwickelt. Das heißt nicht, dass der Sartre diese Naturdialektik für falsch erklärt. Ja? Das heißt bloß, dass er sagt, ja, wir können weder sagen, ob sie richtig oder ob sie richtig ist und noch, dass sie, ob sie falsch ist. Oder ob sie es gibt. Genau, genau. Ja. Also ja, als Methode kann man natürlich sagen, gibt sie es. Aber inwieweit die irgendwie eine Plausibilität hat. Das will er rausfinden. Nee, also da sagt er, im Grunde können wir nicht sagen, können wir zumindest zum jetzigen Stand der Forschung noch nicht sagen, ob man mit dieser Naturdialektik was anfangen kann. Ja? Was er vor allem aber eben fordert, ist eben, das ist glaube ich wieder diese Cogito-Geschichte, ja, also da geht es ja auch um eine Evidenz, ja, und er fordert eben eine Intelligibilität der Dialektik. Also man muss, sie muss sich eben im Grunde erschließen Beim Forschen. Beim Denken. Ja, im Denken selber. Es muss, der Witz ist im Grunde, es muss unsere Art zu denken sein, ob wir uns jetzt quasi, ob wir das Dialektik nennen oder nicht, ja. Also wir müssen uns dir, das wäre dann, also wir müssen das gewissermaßen von, wir müssen die Dialektik auch als solche vielleicht erfahren und nicht nur auf einen Gegenstand anwenden, ja? Okay, also ich weiß nicht. Also ich mache jetzt trotzdem mal weiter. Okay, also mir war das einfach nicht so ganz klar. Was ich fragen soll. Also wie gesagt, ich glaube eben, dass die Voraussetzung für ihn einfach so eine Evidenz der Dialektik ist, die ich eben nicht sagen kann, also wenn ich jetzt Gegenstände beobachte oder so und dann sage irgendwie, ja, das verhält sich dialektisch, naja, das geht bei Begriffen ganz gut, bei Hegel zum okay. Beispiel. Ja? Also ich kann die Dialektik nicht von außen an etwas heranprojizieren, wie eine genau. fertige Formel. Genau. Also sage ich, habe einen Baukasten von sozusagen den, wie heißt das, die 7 Gesetzen des dialektischen Materialismus oder so, keine Ahnung. Und dann kann ich die ganze Welt erklären, sondern ich muss es immer konkret im Forschungsprozess nachvollziehen können. Ja, ich glaube, er ist halt eben skeptisch, ob man das überhaupt quasi für Dinge sagen kann. Ja? Also man kann das zwar für, man kann es für menschliches Verhalten sagen, ja? Also da hat sie eine Geltung, aber deswegen auch, weil wir sie tatsächlich auch erfahren gewissermaßen. Als Widerspruchserfahrungen. Ja, genau. Okay. Also, und eben, ich glaube eben, das ist die Voraussetzung für diese Evidenz der Dialektik. Und dann habe ich jetzt geschrieben, glückliche Fügung. Ja, eben, wir haben jetzt gesehen, der Mensch ist dialektisch. Ja. Also ist quasi zumindest dieser menschliche Bereich damit im Grunde, ist ihre Geltung gesichert. Ja. Also eine Naturdialektik des Menschen sozusagen. Wesen. Genau. So. Also jetzt möchte ich nochmal auf zwei Punkte gesondert eingehen. Das eine wäre quasi dieses Verhältnis Individuum-Gesellschaft. Ja? Das ist ja für Marxismus, denke ich, schon eine wesentliche Rolle spielt. Ja? Und das zweite wäre dann das Verhältnis zwischen Freiheit und Notwendigkeit. Ich gehe erstmal darauf ein. So, also das Verhältnis Individuum und Gesellschaft, also ich ist ein bisschen irreführend vielleicht auf das Sein und das Nichts bezogen, weil in das Sein und das Nichts Gesellschaft jetzt irgendwie als ein strukturiertes, beschreibbares, soziologisches Objekt oder sowas im Grunde nicht auftaucht, würde ich sagen. Was aber eben auftaucht zuallererst mal ist diese Intersubjektivität, also als Zweierbeziehung, ja. Und da ist eben dieses Problem dieses Objektiviertwerdens, dass der andere quasi im Besitz meines Objektseins ist, also er verleiht mir das. Und ich kann jetzt irgendwie versuchen, das mir anzueignen und zu übernehmen, aber das klappt aus Sartres Sicht letzten Endes nicht, weil es an den anderen eben gebunden ist. Und ich im Grunde damit auch anerkennen müsste, dass ich kein Subjekt bin, was ich eben nicht kann, ja, also weil ich das in genau dem Moment eben, also genau in dem Moment, in dem ich das versuche, meine Subjektivität wiederherstelle. Und das heißt quasi, es gibt dann eben zwei konkrete Haltungen gegenüber dem, konkrete Beziehungen gegenüber dem anderen, nennt er das. Das eine wäre eben, wenn man so will, der Versuch einer Übernahme des eigenen Objektseins, also im Grunde defensiv, ja. Ich mache mich zum Objekt für den anderen, versuche aber gewissermaßen dieses Objektsein irgendwie zu gestalten. Ups, pardon. Telefon. Das ist jetzt peinlich. Also ich hoffe mal, das stört das zu sehr. Genau, also da werden, nennt er zwei... Also drei Haltungen, dann das wäre Liebe, Sprache, Masochismus, darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Die kippen in letzten Endes dann über in die Gegenhaltung, nämlich eine Objektivierung des anderen. Das wären die Haltungen Gleichgültigkeit, Begierde, Hass, Sadismus. Da streiche ich aber dann im Grunde die Subjektivität des anderen aus, ja, weil ich ihn im Grunde als in letzter Instanz wirklich nur als Mittel zum Zweck betrachte, beziehungsweise der Sadismus führt dann bei ihm dann dazu, dass ich Ausgesetztseinserfahrung gegenüber dem anderen darüber begegne, dass ich versuche, mir den anderen anzueignen und ihn deswegen objektiviere und in letzter Instanz töte. Und wenn ich das aber tue, dann habe ich zwar irgendwie da so einen toten Körper vor mir, aber irgendwie die Aneignung seiner Subjektivität wäre nicht gelungen. Also insofern scheitert dann aus dieser Sicht auch das. Das setzt natürlich irgendwie, voraus, dass man sich eben nicht einfach des anderen als eines Objekts nur bedienen wollte, sondern dass man eben tatsächlich seine Subjektivität einfangen will. Also dann gibt es noch die Frage eben, inwieweit es denn, also das wären ja jetzt im Grunde, konflikthafte Beziehungen. Jetzt wäre die Frage, inwieweit es sowas gibt wie ein Wir, also eine nicht konflikthafte Beziehung. Und das ist für Sartre in das Sein und das Nichts im Grunde nur dann möglich, wenn wir Objekt für einen Dritten werden, ne, der quasi ein Gesamtobjekt aus uns macht. Ja. Also die Einheit des Wir läge dann, wenn man so will, im Dritten. Zweite wäre dieses sogenannte Subjekt-Wir, das hält er allerdings eben nicht für ein ontologisches Phänomen, sondern für ein psychologisches Phänomen, und das beschreibt er mit dem heideggerschen Mann. Das wäre einfach sowas, dass wir in einer Welt leben, die quasi Konventionen hat und in der wir diesen Konventionen folgen und zwar alle im Grunde dasselbe tun, weil man das tut. Aber das wäre aus seiner Sicht eben kein ja, echtes Wir. Achso, ja, ich weiß ja gut, ich wäre jetzt genauso, hier könnte man vielleicht dann Wir nochmal ergänzen, um das an sich für sich klar zu machen. Genau, dass da halt ja auch den zugrunde liegt. Also genau, weil praktisch bin ich. Ja. Praktisch genau, oder war ich ja praktisch für ihn andere. Genau. Also, Objekt und Gesetz, also wenn ich mir praktisch diesen Blick auf mich, also die Subjektivität des anderen, praktisch aneignen könnte. Also wenn ich sozusagen selbst sozusagen mir als, also wenn ich zugleich praktisch der Angeblickte und der Blickende wäre, also wie im Spiegel, ja, ist ja sozusagen, wo ich dann genau dann wäre ich sozusagen Gott, dann wäre alles perfekt. Ja, aber genau, das klappt eben nicht aus. Ja, genau. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja. Aber genau, also das kommt ja auf der Ebene halt da auch nochmal. Ja, genau. Wie kann ich mir das Objekt hier vorstellen? Kann das sowas wie der Führer sein? Das Objekt hier? Ein Drittes, oder ist das, was Lukács die Gattungsmäßigkeit für sich nennt? Oder das ist der Gott. Dieses Dritte. Das wäre der Gott, oder? Nee, das Dritte kann ein anderer einfach sein. Also der Witz ist einfach, dass ich muss ein anderes Subjekt halt sein. Ja? Also das könnte... Ach so, ja. Der entscheidende Punkt ist, dass dieses Dritte ein Subjekt ist. Dieser Dritte ein Subjekt ist, der uns objektiviert, also quasi in ein gemeinsames Objekt verwandelt. Ja, gut, ob das der Führer ist, ja, sicher auch. Ich weiß nicht, ob er es nur ist. Ja, also ich meine, genau, das kann ja so sogar Gott sein. Ja. Dieser Dritte. Also das wäre vielleicht dann diese aufgeladene die der Menschheit. Aber genau, bei dir hat die halt nur funktioniert, wenn man praktisch sich dann so einen eingebildeten Blick irgendwie. Ja, vor allem eben dann auch nur in fremdeter Maßen, ja, klar, funktioniert. Genau. Ja, also das heißt, dieses Objekt Wir ist, wenn man jetzt so flapsig sagen will, keine angenehme Sache, ja. Oje. Okay, was? Oje. So. Jetzt, wie funktioniert das in der Kritik der dialektischen Vernunft? Also ich denke, man kann, also so wie ich das verstehe, müsste man das wohl folgendermaßen rekonstruieren. Da hätte man zunächst mal einfach die Praxis verschiedener Individuen, also das ist zunächst mal vielleicht einfach, das muss man eigentlich als Abstraktum sehen, ja. Dann eine Synthese im Resultat, beziehungsweise im Produkt, ja. Also das heißt, diese vereinzelten Praktiken, ja, synthetisieren sich in einem Produkt, das eben aber ein gemeinsames ist dann, trotz allem. Ja. Oder sie sind, vielleicht besser gesagt, sie synthetisieren sich eben in einem Produkt. Ja. Also hat man zunächst die Vielheit und dann die Einheit. der nächste Punkt wäre dann aber, dass diese ganze Praxis eben ja notwendigerweise mit diesen Produkten ja oder Resultaten auch umzugehen hat. Also das wäre wieder ja die Situiertheit, denke ich, ja. Und dabei entsteht dann aber eine Entfremdung. Und zwar taucht jetzt bei Sartre ein bis dahin ganz oder vorher ein neuer Begriff auf, und zwar nennt er das praktisch Inerte, also inert ist träge, ja. Und ich denke, der Witz ist letztendlich, oder es ist sehr ähnlich, glaube ich, dem Marx'schen Fetischbegriff, hatten wir vorhin schon mal diskutiert, ja. Nämlich, dass einerseits quasi dieses Produkt eine ja, Gesellschaftlichkeit bekommt, gewissermaßen, ja. Also das ist eben nicht mehr einfach nur ein Ding, sondern es ist halt Produkt eines gesellschaftlichen Handelns, ja. Oder also gesellschaftlich im, ja. Im Sinne jetzt aber auch von getrenntem Handeln, ja. Also das heißt, oder das, es ist vielleicht besser nochmal, das ist Produkt vieler, ja, und nicht, genau, nicht einfach nur ein vorgefundenes. Und das zweite wäre eben, dass dieses. Genau, dieses Produkt dann aber eine gewisse Subjekthaftigkeit gewinnt. Ja? Also es diktiert uns quasi dann die Zwecke. Das Kapital könnte man auch zum Beispiel sagen als ein gesellschaftliches Produkt, ja? Das aber dann umgekehrt eben auch ja, so einen gewissen Subjektcharakter annimmt. Die zweite Seite wäre eben, dass dabei dann sowas wie eine verdinglichte Subjektivität entsteht, ja, also das heißt im Grunde ist es beides, ja, das ist glaube ich der Witz dann, weil eben das eine Sphäre ist, wo eben diese Tätigkeit und die Dinglichkeit gar nicht mehr so ohne weiteres auseinanderzuhalten sind. Keine Frage, ne? Also ich meine, dass es sowas gibt, irgendwie wie ein Fetisch. Also das ist jetzt sozusagen nicht besonders originell oder so, aber macht dann Sartre irgendwie so ein eigenes Ding aus seiner, sag ich mal, Subjektivitätstheorie heraus? Oder was ist sozusagen sein Punkt bei dieser Form von Entfremdung? Geht es auch im Vergleich zum Marx oder so? Ja, kannst du das... Ja, können wir das okay. Nachher machen dann? Ja. Also, aber merkst du es dir? Ja. Gut, dann also von dort aus eben erfolgt wieder eine Vereinigung der Individuen eben durch das Ding.